Freimaurermoral. Es folgen nun die Schritte. Sie führen nach Süden und dann nach Osten um die Südwestecke des Teppichs herum und sind dem Suchenden bis in die einzelnen, selbstverständlich rechtwinkligen Fußstellungen vorgeschrieben. 3 mal 3 mal 3, also 27 Mal sind sie zu wiederholen. Bei den 27 Schritten ist der Blick auf die blutrote Tafel gerichtet. Damit soll freimaurerisch ausgedrückt werden, dass der Maurer jetzt erst Einblick in die Welt des Kampfes, in der er sich befindet, erhält. Die Schritte des Aspiranten in den Johanneslogen führen über die Tafel hinweg und gewähren ihm nur Ausblicke. Hieber meint dazu, Zitat, es ist nicht auszudenken, welche Tiefe hierin liegt. Zitat Ende. Ich meine doch, das kann man schon erfassen. Die Tiefe besteht darin, dass die Blicke der Johannesbrüder auf Äußerlichkeiten abgelenkt werden sollen, der Andreasbruder erst die freimaurerische Arbeit wirklich in vollem Umfang zu erkennen hat, selbstverständlich aber auch nur insoweit, als der Orden ihn in die allgemeinen Ziele, nicht in seine einzelnen Wege einweiht. Doch der verblödete Freimaurer hält dieses plumpe Spiel für unausdenkbar tief. Nun folgt die Vereidigung. Der Eid wird vorgelesen, der Aspirant spricht, wieder die Hand auf die geöffnete Bibel gelegt, ja, das gelobe ich. Er verpflichtet sich also wiederum auf jedes Wort des vorgelesenen Eides. Er gelobt Verschwiegenheit und Gehorsam gegen die besonderen Gesetze der Andreasloge, sich dem Streben nach Licht und Wahrheit zu weihen, das heißt, Zitat, ein zuverlässiger Wächter des Tempels und seiner Krone zu werden, denn wer gegen die Finsternis kämpfen will, muss in diesem Streben feststehen, jedes Schwanken ist Eidbruch. Zitat Ende. So Hieber. Der Tempel ist noch zertrümmert. Der Aspirant soll an seiner Wiederherstellung arbeiten. Zitat, mit dem Schwert in der einen, mit der Kelle in der anderen Hand. Zitat Ende. Und dann sein Wächter werden. Die Krone kennt er noch gar nicht. Er sieht sie nur auf seines Salomos Kopf, auf dem Altar und kabbalistisch angedeutet über dem Altar. Aber trotzdem verpflichtet er sich eidlich, ein zuverlässiger Wächter des Tempels und seiner Krone zu werden. Selbstverständlich hat der Aspirant sich bei der Eidesleistung einen Dolch auf die Brust zu setzen, der ihm zu diesem Zweck besonders vom Meister in die Hand gedrückt wird. Nach beendeter Eidesleistung nimmt der Meister den Dolch wieder an sich und richtet diese Waffe des Lichts gegen die beiden Augen, den Mund und den Magen des Suchenden. Er macht damit das Zeichen des jüdischen Gotteskindes. Deutlicher kann die Bruderliebe nicht sich äußern, was dem Bruder blüht, falls er doch jüdisches Gotteskind nicht wird. Die Gesellenaufnahme, auf die sich nicht mehr eingehen will, führt den Freimaurer einen bedeutungsvollen Schritt weiter. Ihm wird die gleiche Bevorzugung zuteil wie einst den zuverlässigsten Meistern in der Adoniram-Erzählung. Er darf, welch eine Ehre, die Krone Salomos mit dem 16-mal eingetragenen Namen Jehovas berühren. Die Krone wird dem natürlich immer noch gar nichts ahnenden Genossen als Hoheitszeichen der Menschenwürde gezeigt. Die Freimaurerei bietet wirklich ihren Nachläufern reichlich viel an Missachtung ihrer Gedankenschärfe. Gewiss sieht sie selbst ein, dass ihre Abrichtung verblödet. Das Wort des Aspiranten ist Adonai, ein anderer Name für Jehova. Die Freimaurerei enthüllt sich, der Maurer selbst bleibt ahnungslos. Immer nur handelt es sich um seine eigene menschliche Vollkommenheit, mit selbstverständlich ungern genommenen Vorteilen aller Art. Im Andreas-Meistergrad findet die Abstempelung zum Andreas-Meister in verschiedenen Räumen statt. In der Andreas-Lehrlingsgesellenloge, dem Vorraum der Meisterloge, die beide einen durch eine Zwischenwand halbierten kabbalistischen Kreis bilden, und in der Andreas-Meisterloge selbst. Ich will dem Leser nicht zumuten, hier wieder all die undeutschen Dinge anzuhören, denen immer der gleiche bekannte Sinn unterliegt. Planvoll wird der Genosse weitergeführt. Ich werde mich so kurz wie möglich fassen. Dem Aspiranten wird zunächst sein Degen abgenommen, um ihn wehrlos zu machen. Darauf hat er nochmals sich dazu zu bekennen, das Verfallene wieder aufzurichten, weil der Tempel ja noch immer in Trümmern ist und für die Freimaurerei bemüht sein wollen, durch Verschwiegenheit, Vorsichtigkeit und Mäßigkeit Fortgang und Sieg zu erlangen. Er findet im Vorraum zur Meisterloge, welch ein Triumph für ihn, auf einem Sarge liegend das alte Meisterwort Jehova, das unzerstörbare Salomo-Siegel, und nimmt es an sich, wie bei der Andreas-Lehrlingsabstempelung, den Akazienzweig. Nun hat er ja alles. Dieses Wort öffnet ihm die Meisterloge, wie vorher der Akazienzweig die Andreas-Lehrlingsgesellenloge. Früher wurde nun dem Aspiranten, dem doch schon recht vollkommenen Maurer, ein Stück des goldenen Vereinigungsbandes um den Hals gelegt mit dem schönen Hinweis, Zitat, dafern ein solcher Schmuck mancher Brüder tot gewesen ist, so wünsch ich, dass ihnen indes ein gleiches Schicksal nicht bevorstehe. Zitat Ende. Der Meister wies dann auch darauf hin, Zitat, der Strick wurde ihnen um den Hals gelegt, damit man sie zugleich, wenn man sie als einen Verbrecher befinden würde, bestrafen könne. Zitat Ende. Dieser Strick schmückt heute nicht mehr den Hals des Aspiranten für den Andreas-Meistergrad. Wir werden aber auch hier sehen, wie alles dem Wesen nach dasselbe geblieben ist. Bei dem Eintritt in die Meisterloge erblickt der Aspirant, der der GLL von Deutschland angehört, eine Säulenhalle mit leuchtender Pracht vor dem Eingang des neuen Tempels, vor dessen immer noch geschlossener Pforte im Osten der Altar steht. Auf ihm liegen unter anderem die Jehova-Krone, Dolch und Schwert. In der Halle sind die leuchtenden Meister versammelt, in deren Kreis er nun eintreten soll. Sie sind Mitbürgen für sein weiteres, richtiges freimaurerisches Verhalten. Bei der Abstempelung des Andreas-Lehrlings werden die Brüder durch die ihnen auferlegte Abgabe ihrer Stimme mitverantwortlich gemacht. Hier sind die leuchtenden Meister zu Mitbürgen geworden. Welch eine Steigerung der gegenseitigen Bespitzelung muss das zur Folge haben. Bei den Reisen hört der Aspirant folgende recht bezeichnende Zurufe. Zitat, erstens, unser alter Tempel ist zerstört. Zweitens, aber unter den Trümmern ist der Grundstein unversehrt gefunden worden. Drittens, auf diesem Grundstein erhebt sich der neue Tempelbau. Viertens, möchten Sie doch ein vollkommener Meister dieses Tempels werden. Zitat Ende. Das möchte er schon. Und damit er in seinem Entschluss nicht irre wird und es auch an anderer äußerer Würde nicht fehle, wird ihm während der Dauer der Reisen eine Degenspitze auf die Brust gesetzt. Zudem erhält er mit den im Andreaskreuz gekreuzten Schwertern der beiden Aufseher Vernunft und Gewissen Schläge gegen seine Brust, Kreuzschläge genannt, die weiteres andeuten. Endlich wird noch als besondere Mahnung mit Schwertern gegen den Haken des Galgens geschlagen, der, wie wir wissen, im Süden der Arbeittafel errichtet ist und mit seinem Arm nach Norden ragt.